In der Akademie der Gesellschaftswissenschaften der DVJK fand am 14. Juli ein Symposium des Preises der Gesellschaftswissenschaften über die historische Bedeutung des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas statt. Die Mitarbeiter, Dozenten, Forscher, Führer, Journalisten und Redakteure der Bereiche Wissenschaft, Bildung, Presse und Nachrichtenwesen sowie revolutionäre Gedenkstätten nahmen daran teil. Auf der Veranstaltung wurden Dissertationen veröffentlicht, die die historische Bedeutung des 7. Parteitages wissenschaftlich und theoretisch begründeten.